Hallo. Ja, schon eingeschlafen nach 3 Minuten. Ja, willkommen zur Hornstrecke 35. Ja, wir kommen gleich zu Porte. Es gab Zuschriften, wir sind zu langsam. Okay. Jetzt müsste halt noch was kommen. Ne? Jetzt hättest du abliefern müssen. Na gut, ich kann das noch beschreiben. Das waren die Band Smokers. Und die habe ich damals, als wir unsere große Lücke im Podcast hatten, hatte ich die noch in der Pipeline. Die hatte ich gehört, es war halt so ein Ohrwurm, der mir da hängen geblieben war. Gibt's die Band noch? Die müsste es geben. Also in Anbetracht der Lücke. Ja, 2016 wurde mir das Tape zugespielt. Von daher kann es sein, dass es die noch gibt. Was hast du da auf Terminal Escape? Gibt es den noch? Ist das aktuell? Terminal Escape ist, habe ich jetzt auch wieder mir reaktiviert nach unserer letzten Sendung, weil das war eigentlich auch immer so meine Hauptquelle. Ich habe das Gefühl, die ganzen Blogs sind tot. Nee, der, also das finde ich echt krass, der macht jeden Tag, tut er ein Tape drauf. Hoch, also das ist echt krass. Also man musste so viele Tapes haben. Und zweitens muss er die rippen und schneiden und die Dateien benennen und alles. Also es ist schon, ein Hobby, was er da. Da habe ich ewig nicht mehr geguckt. Kann man machen. Ich habe letztens erst auch wieder Sachen entdeckt. Sickburn und sowas. Aber das habe ich jetzt hier auch nicht in der Pipeline. Könnte man vielleicht dann noch schnell machen. Nee, aber der ist auf jeden Fall noch zugange. Terminal Escape, nach wie vor eine sehr gute Quelle für aktuelle und sehr alte Sachen auch. Der hat auch echt obskuren Kram manchmal, aber das spare ich mir. Alles, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es das demnächst noch gibt. Das ist einfach zu viel. Das ist viel zu viel. Na. Ach, siehst du, das hier habe ich gestern runtergeladen. X45. Das Straight Edge Band. Nee, so wie Criminal Damage hat es beschrieben. Auch so eine raue Stimme und so ein bisschen Pungy, keine Ahnung. Nice. No? Na, ist die Frage, ob wir ein großes Thema haben oder ob wir uns jetzt hier. Nee. Song, nee. Oh gut, sehr gut. Ich hatte höchstens das Thema, also dass man, weil ich hatte letztes Mal in der Sendung, habe ich ein bisschen drüber abgehatet, dass es mir egal ist, was das für Musik ist, Hauptsache es gefällt. Und dann fiel mir aber im Nachhinein ein, dass es mir ja total wichtig ist, was für ein Krempel die singen. Also die Texte. Und hab dann halt darüber nachgegrübelt. Hast du da Texte gelesen? Und da habe ich auch echt wieder so viele Texte gelesen. Auch in dem Zuge, weil du hast ja diesen Turned Out of Punk Podcast empfohlen. Da habe ich ein Interview von dem Tiered-Up-Sänger, da habe ich die Tiered-Up-Texte nochmal rausgeholt und die fand ich im Prinzip auch sehr lustig, ja. weil im Prinzip gehen die Texte so, ich bin so scheiße und mein Leben geht nicht voran. Ne? So, das sind ungefähr 8 von 10 Liedern, sind so in dem Metier, was ja auch okay ist. Und ich fand es ja auch gut, weil man ja selber auch so drauf war und so getickt hat. Und dann gibt's aber das eine Lied, wo er sich über Emos auslässt, ja. Wie nervig das ist, wenn andere einem die Ohren voll heulen. Oh. Und da habe ich erstmal gedacht, ja, ist ja absurd, weil die Texte von dem sind ja eigentlich auch genau sowas, nur halt nicht so heulmäßig, sondern aggressiv, aber, ja. Aber von der Sache her genau dasselbe. Wenn man es dir ins Gesicht schreien würde, dann ist es wieder okay. Also quasi. Weiß ich nicht. Aber, für den Theoretiker. Mir ist halt früher diese Schizophrenie nicht so aufgefallen, weißt du? Da war das halt gang und gäbe, dass man den Emos verbal in Texten eine reingegeben hat. Oh. Ich überlege gerade, es gab Magruder Grein hat auf jeden Fall so ein ganz schlimmes Lied. Ja. Na, Emo Kids Blonde to Shit ist ja von den Surf-Nazis, ja? Genau. Das war ja aber auch klar schon ironisch irgendwie. Also ja, ne, klar, weil es kommt ja von irgendwo her. Das war zu dem Zeitpunkt war das echt ein Thema. Aber dieses Magruder Lied, das war auf jeden Fall, es ging darum, dass er den Typen mit einem Messer umbringt und ihn dann auf ist. Emo, ach Mist, weißt du, ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Ist schlecht für einen Podcast. Gut für Google. Oh ja, Emo Holocaust. Ach du Scheiße. Ja, der Text ist nicht schlecht. Das ist von der Shitstorm-Split noch. Ja, die ist schon. Das ist 2006. Na gut, die. Naja. Ja, jedenfalls waren die Texte ja immer das, wo man sich dann hier so aufgehoben gefühlt hat in dieser ganzen Punk-Nummer. Ja, manchmal. Ja, ne, klar gibt es auch doofe Texte, aber. Da kommen die Forzi-Leute, das O's und sowas, da habe ich nie einen Text verstanden. Das fand ich noch gut, weil es so schnell war. Ja, okay. Also das sind zum Beispiel so Bands, zu denen ich ja auch nie einen Zugang hatte, weil wo ich so eben Lyrik genau... Geht, ja, wo es schon in die Lyrik reingeht. Wo man russische Romane lesen musste, um... Dostojewski, aber halt die, auf 45 Sekunden, ja. Nee. Ja, das kann... Das, aber eigentlich ist es schade. Da gefällt einem ja auch wieder jedem was anderes. Ne? Das ist halt ne, so die Geschmackssache. Aber ich also gerade dieses Auffangen von Nerds und wir sind alle Trottel und wir machen das ja trotzdem. Das war für mich eigentlich immer wichtig und ist es immer noch. Ja. Ja. Und da habe ich auch... Willst du eigentlich einen Blog machen? Nee, gerne. Das war jetzt ja schon so eine Hinführung zu... Das stimmt. Ich kann dann das einfach ausbauen. Sonst. Ich hatte nämlich den letzten... Herbst, ja, da haben wir's wieder. Da kommt man ja auch in so Phasen. Und ich hatte dann im Razorcake hatte ich ein Lied gehört von einer britischen Band, Pop-Punk, würde ich das mal jetzt einfach grob nennen. Muncie Girls hießen die. Und da bin ich irgendwie auch total hängen geblieben auf der Band. Und da gibt es am Ende so eine Zeile, wo die... Also der Baum, das Lied heißt halt Fig Tree, also Feigenbaum. Oh. Ja, keine Ahnung, wofür das die Metapher ist, aber ist ja egal. Also jedenfalls gibt es am Ende die Zeile, wo sie dann davon singt, dass ihre Zukunft genau wie dieser Baum so vor ihr liegt und an der Spitze jedes Astes gibt es eine Zukunft, die sie sich aussuchen kann. Und das fand ich sehr ermutigend. Okay. Ja, doch, weil es eigentlich weil man ja immer so zweifelt, ob das jetzt so richtig ist, was man so macht oder nicht macht. Und das fand ich halt aber sehr positiv gesehen, dass man dass es eigentlich scheißegal ist, was man sich aussucht, weil es am Ende eh cool wird. Seit man bringt jemanden um. Ja, na ne, klar, aber. Ja, aber ansonsten jetzt. Ja. Und deswegen gibt es auch das Lied von Muncie Girls Fig Tree und danach gibt es noch eine andere britische Pop-Punk-Band, die ich in dem Zuge auch entdeckt habe, Martha. Die sind auch auf Dirtnap draußen so eine Weile. Ja, und da hatte ich so ein Lied, wo er einfach davon singt, dass er auch so von den schrägen Typen oder zu den schrägeren Typen gehört und dann aber von einem irgendwie wohl... Ja, einer seiner Kumpels wurde halt cool und er fühlte sich dann verlassen in seiner Seltsamigkeit. Und das hatte mich auch an meine Nachschulzeit erinnert, wirklich, weil das war auch so, weil wir waren halt auch die fünf Freaks, so die drei Punker und der Nerd. Und ich habe dann nach der Schule auch gedacht, ich gehe doch nie wieder mit den Nasen halt irgendwo zusammen hin. Und ich war dann sehr enttäuscht, als dann ein Jahr später meine Kumpels dann zu diesem, wie heißt das hier, Klassentreffen gegangen sind. Und ich dachte, Alter, das kann man doch nicht machen, ey. Wir fanden das immer scheiße. Und dann gehen die zu diesem Klassentreffen. Und daran habe ich aber nicht hingegangen. Ich bin nicht hingegangen, natürlich nicht. Absoluter Scheiß. Klassentreffen. Ganzen Penner, ey. Hätte ich mich ja rechtfertigen müssen für mein verkorkstes Leben oder so, keine Ahnung. Hätte ich mich ja mit mir selbst beschäftigen müssen. Nee, absoluter Müll. Genau, Arthur und Muncie Girls haben dann sogar in Dresden gespielt, war ich sogar da. Das hast du, glaube ich, das letzte Mal erzählt. Ja, das war sehr schön. Mhm. Okay, gut. Also Muncie Girls mit Fig Tree und Martha mit The Awkward Ones. Ab dafür. sober the last time that we spoke. Though I think about you, I decided that it's safer where we left it, safer for us both. That stuff was a million years ago. Das war herrlich. War das herrlich? Ja, nett war das, schön. Ja, ne? Ja, man braucht den Kontrast zu dem Geballer. Ich, wie gesagt, ich fand die letzte Sendung super für mich, weil ich dann halt von euch das ganze Geballer bekommen habe. Ja. Ich kann ja gleich mal einen Werbeblock machen. Die Band Powerface aus Stockholm, Schweden. Ja, wo kennst du die? Willst du da noch? Ich werde gleich noch aus. Na, jedenfalls, die haben eine neue Schallplatte, eine neue 12er, und dazu machen die eine kleine Tour. Und da kommen die auch nach Deutschland und dann spielen die am 28. Februar, das Donnerstags. Nicht in Dresden. Nicht in Dresden spielen die gar nicht. Warum auch? Ich hab vorgestern in Sachsen-Punk mal wieder geblättert, da habe ich auch gedacht, oh Gott, ey, das sind Dark Times, in denen wir leben. Na, jedenfalls kaufe ich jetzt am 28.02. im Zorro, Leipzig. Die spielen da mit Alien Placenta, da habe ich jetzt leider nichts mitgebracht. Aber ich habe ein Lied mitgebracht von Powerface, das heißt Hellfire. Cooles Zeug, Hardcore-Punk mit irgendwie so einem schönen hohen Gesang. So ein, irgendwie, da denke ich immer so ein bisschen an so Metal-Punk-Kram, aber es ist es ja eigentlich nicht. Hört selbst. Ist das auch so? Ich habe jetzt kurz überflogen, der Text ist auch so wie bei Tier ab. Mein Leben ist so beschissen. Hellfire irgendwie. Burning inside in the dead of. Nee, the lies nicht Englisch vor. Nicht mit dem sächsischen Dialekt. Das kommt nicht gut. Naja. Killed by life. Ja. I'm going down. No, nowhere to hide. Nee, das hatten wir auch schon. Heute kam bei einem Podcast auch ACDs und ich habe. Nee, wie heißt es? Nicht ACDs, Motorhead. Ey. Und ich habe gedacht, oh Gott, ey. Killed by Death hieß das Lied, deswegen muss ich jetzt bei Killed by Life dran denken. Ja, Recorded, Mixed and Mastered by Jakob Jakobsson. So was gibt es auch nur in Schweden. Wahrscheinlich ist er wirklich so. Also jetzt nochmal kurz zurück. Die Band ist ja gut. Die Hälfte der Band ist quasi Ex-Resch. Da kenne ich die, weil wir mit denen auf Tour gewesen sind, mit Drucks. Und letzten Sommer, ne? Richtig, ach ja. 2017. Ach, Sommer, nee, 18. Ja, siehste. Oh Gott. Ja, genau. Vorletztes. Echt? War das 17 schon? Das war 17, ja. Ach du Scheiße, dann ist es ja wirklich lange. Also ihr hört jetzt so ein Lied von Powerface und wenn es gefällt, kommt er nach Leipzig. Und danach haben wir jetzt gesagt, wir spielen, warte mal. X-Rash wolltest du. Ah ja, noch. Genau, weil die haben auch jetzt wohl eine neue Schallplatte, kurz vor Fertigstellung. Und da gab es ja schon zwei Songs auf Bandcamp. Und einen davon haben wir jetzt dabei. Good Boy heißt das Lied. Ja, mal gucken, ob euch das gefällt, wa? X-Rash. Das erinnert mich an das X-Rash-Konzert im Eckladen, Woraufhin ich ja für die Choir Boys akquiriert wurde, angeblich. Daraufhin. Ich glaube. Also es war echt ein, zwei Tage danach und ich wüsste nicht, warum die sonst auf mich gekommen wären, wenn ich dort nicht umgesprungen wäre. Es gibt übrigens einen Choir Boys, Miami Death. noch sei was anderes, Fanschal. Ein Fanschal? Ja, ich habe den da gestrickt. Der ist jetzt fertig. Ich habe den aber leider bisher nur im Internet gesehen, auf einem Bild. Die könnte man fast schon als Bild für die heutige Podcast-Folge. Okay. Weil es wirklich witzig ist. Ja. Gibt noch 10 Stück, soweit ich weiß. Kosten von 15 Euro. In den Farben der LA Lakers. Lila und Gelb. Ja. Lila ist so hart. Ja, es sieht echt ganz geil aus. Also, okay. Ja. Na gut. Geht ja alles. Ja, also von X-Rush, da war ich von der Sängerin extrem beeindruckt. Also wie die in dem sinnlosen kleinen Konzert noch sich so verausgabt. Ja, großartig. Das muss man erstmal machen. Ja, die ist am nächsten Tag nach Schweden zurückgeflogen, weil da Beerdigung war. Und dann kam sie wieder zurück. Und Tour ging weiter. In Hannover haben wir dann ohne sie gespielt, genau. Okay. Ja, die leben den Hardcore. Ich habe gedacht, damit hat sie die Tour gleich erledigt, als die Informationen kamen, aber nee. Das stimmt, ich hatte die auf dem Fluff, haben wir die ja nochmal gesehen. Dann. Ja. Ajo. Auch neulich, die haben, erzählt immer wieder von dieser Band, aber die waren ja auch beim... Da war doch auch der eine dabei, der erzählt hat, dass er bei DS13 gespielt hätte. Ja, der hat ja auch mitgemacht. Ja, ja. Nee, das glaube ich dem auch, aber... Das sind immer wieder bei diesen Personenkulten, die mir so am Po vorbeigehen. Aber da fand ich deine Podcast mit dem Turn Down the Punk, das habe ich jetzt echt rauf und runter gehört mit diesen ganzen Leuten. Und das ist auch echt hilfreich, weil man halt zu so diesen ganzen obskuren Namen endlich mal so Charaktere. Aber der ist nicht mit dabei, oder? Nee, der ist jetzt nicht dabei. Aber das ist mir jetzt, gab ja auch nur mit den Leuten. Ja, genau. Zusammensitzen. Ja, na klar. Aber ich meine, der hat halt einen Haufen Leute schon interviewt, die auch mehr oder minder für einen relevant sind. Aber ich meine, einer von 10 oder so hat mich da jetzt interessiert und dann. Aber ich muss echt sagen, sportlich, wie viele Folgen es da schon gibt und mit wie vielen Leuten der schon geredet hat. Ne? Ich weiß gar nicht, das sind über 200, 300 oder irgendwas. Ja. Und bei, dann habe ich neulich noch 200 so dieser Touché Amore-Sänger da, der hat ja auch so ein Less than 100 Words, ist, was heißt das, Podcast. Okay. Und da gibt es halt auch hunderte Folgen. Ja, die leben das. Das ist doch Wahnsinn. Das ja, gut, ich meine, dass die, ja, das. Aber die, also Turn Down the Punk, das wird ja auch gesponsert von Vans und so. Also seit das ist gesagt. Ja, ich kann so schneiden, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, klar ist das irgendwie Werbung, aber ach, keine Ahnung, es tragen da eher Leute, die Botten. Also das von der Szene für die Szene weiß ich nicht, wie weit man da gehen kann. Naja. Naja, also ich, aber, wie gesagt, ich finde es halt cool, weil man halt zu den Leuten endlich mal so einen Hintergrund kriegt. Aber es ist halt auch viel so über so Platten sammeln und so, wo ich halt auch immer so völlig raus bin, weil mir das Thema halt so völlig abgeht. Kapitel deiner Vergangenheit. Ja. Nee, also ich habe nie Platten in dem Sinne gesammelt, so wie die, weißt du, so, oh, ich suche jetzt hier sowas Seltenes, ich brauche die und die unbedingt in Lila, weil die so obskur ist und hast du nicht gesehen und oh, hast du die gesehen für 2000 auf eBay und so, das waren immer so Welten, wo ich dachte, Alter, das war für mich absoluter Bullshit, aber keine Ahnung, wenn man da näher dran ist, vielleicht auch an den Leuten, die das Label machen oder so, ich hatte ja dann auch nochmal von dem Chris Dodge das gehört, was der gemacht hatte, wo der dann auch erzählt hat, naja, er hat eigentlich nur diese Flexis gemacht, weil die halt billig waren am Anfang. Und dann auch diese ganzen verrückten, bunten Sachen, die sind halt ja dadurch zustande gekommen, dass er halt auch Kohle sparen wollte und die Pressbude da gefragt hat, wie er bunte haben kann, ohne viel zu bezahlen. Da haben die gesagt, na, wir nehmen einfach die ganzen Reste, die wir hier rumliegen haben und dann pressen wir die halt 36 in der Farbe und 27 in der und dann hast du das auch. Und halt so absurd, dass er dann halt darüber halt so diesen Kult erstmal befeuert hat oder so. Ich weiß nicht, ob es das vorher schon so gab mit Farben oder halt so dieses Sammler-Ding, aber das ist ja heute Standard halt, ne, dass du halt möglichst verrückte Sachen halt machst. Ja, so hat er das erzählt. Aus einer völlig einfachen Beweggrund einen Sekundärmarkt geschaffen, der für kapitalistische Spekulantenschweine großes Hobby aufgezogen hat. Naja, so ist es. Nee, ist ein schöner Podcast. weil ich jetzt schon wieder so viel abgekotzt habe drüber, aber also es ist auf jeden Fall, ich finde auch witzig, dass er hat eigentlich jeden nur einmal interviewt, aber er sagt bei jedem am Ende, oh scheiße, wir haben jetzt nur so die ersten die erste Band von dir überhaupt erstmal besprochen, so, und wir sind, haben schon 2 Stunden gelabert, ich muss dich nochmal einladen hier, Folge 2 und 3, und das, ich habe noch keine Folge 2 oder 3 von irgendjemandem. Ja, die sagen, ja, ja, yes, yes, wie heftig. Ja, ja. Ne, interessant, auch so hier von Walter Schreifels hatte ich gehört, so, vom Sänger von Gorilla Biscuits, so, wie der da so reinkam und wie der halt so abgekotzt hat, dass halt Hardcore schon durch war. Ne, weil da war dann so diese Minor Threat Welle und so war halt vorbei und so, und dann gab es erstmal kein Hardcore mehr. Das, alle haben dann Crossover und Metal und sowas gemacht, übelst abgefahren, und das kann man sich halt aus heutiger Sicht halt nicht so vorstellen, dass es das einfach weg war in dem Moment wieder. Und auch wie schnell das halt alles war, weißt du, alles so in so 3, 4, 5 Jahren. Wenn ich jetzt so denke, boah, krass, ich höre den Krempel jetzt auch schon fast 20 Jahre und es kommt mir nicht so vor, als ob da irgendwie sich krass viel bewegt hätte. Aber so ist das. Ich kann ja auch nur die letzte Woche zurück mich erinnern. Okay. Na gut, wir wollten eigentlich auch weniger labern und mehr Musik machen. Okay. Du wolltest hier was spielen. Ich spiele jetzt was. Pass auf. Das ist auch ganz gut. Passt auch zu diesem Turned Out of Punk. Der hat eine interviewt bei Bryony, hieß die, von Goodfrob. Kennst du Goodfrob nicht? Nee. Okay, das war so eine britische Raw-Punk-Band, die ich sehr gut fand, und die haben auch richtig eklige Texte, so. Also, das muss man ja auch mal hinkriegen, so einen Text zu schreiben, wo man echt so denkt, oh krass, das klingt eklig, weil man ja schon so viel gewohnt ist. Aber keine Ahnung, wie die so beschreiben, wie sie irgendeinem ekligen Typen in der U-Bahn gegenüber sitzt und sowas. Und oh ja, das, so die Ekelhaftigkeiten des Alltäglichen hat die Sängerin da sehr gut verwurstet. Ja, pass auf, und die hat eine Band aufgenommen, die heißt Crab Brain, und die sind auch auf dem Label drauf, wie diese Mentira-Band, die Udo, oder du? Udo hat es gespielt, auf Thrilling Living kommen die raus. Und Crab Brain sind aus England. Und das Lied ist, also ich finde das Lied mega geil. Das heißt auch Scrap Brain. Und die Platte hieß Unhappy Hardcore. Sehr. Was will man mehr? Was will man mehr? Let's go. Ja, da habe ich noch was drangehangen. Von Leather Jacuzzi, Leather Red Spa. Dann war das so der Block, wo die Lieder fast oder ganz so heißen wie die Band selber. ich würde jetzt hier mal mit einer aus Kanada sind die. Sorry, genau. Du, ja. Pangos. Keine Ahnung. Oh, Canada. Ja, ja. Machen wir eine Weltpremiere weiter. In der letzten Podcast-Folge wurde ja schon Miami Dev 2 angekündigt. Und jetzt ist es soweit. Das Demo ist eigentlich... Hattet ihr das? Wenn die drei Leute, die den Podcast jetzt hören, das jetzt hören, dann ist wahrscheinlich die Demo-Kassette auch schon bei Bandcamp. Oder bei Spotify oder irgendwas anderem verrückt. Auf Instagram als... auf Instagram zum Angucken. Und weiß nicht. Gitarrentabs oder wie viel. ja, wir haben ja so ein paar Songs und wir haben 6 Stück davon aufgenommen und kommt auf Kassette erstmal raus. Und uns wurde da geholfen bei der Aufnahme von einer Person, die nicht genannt werden möchte, und beim Mixen und Mastern vom Fabian Bremer. Den kennt man vielleicht von Radare oder von Zeug oder so. Der hatte da ganz große Lust, das zu machen, und das hat er auch wunderbar getan. Die Aufnahmen jetzt. Oder? Die Aufnahmen zu mixen und zu mastern. Ach so. Wie schnell das ging. Ja. Sehr geil. Ja, wenn man auf Sachen Bock hat, dann geht's schnell. Ja, ne? Das ist erstaunlich. Ne? Der hat ganz schön, also schien ihm Spaß zu machen. Nun ja, und da habe ich jetzt ein Lied ausgesucht. Track 3. Habt ihr Titel für eure Lieder schon? Seid ihr schon so weit in eurer Band? Schon, Phase? Aber ich glaube, die sind nur den beiden, die singen, bekannt. Oh. Ähnliches mit den Texten. Na gut, man muss dazu sagen, dass die Lieder jetzt wirklich direkt vor der Aufnahme hier reingetrudelt sind und absolut gar keine Recherchemöglichkeit mehr bestanden hat. Das relativ unvorbereitet. was die Texte angeht, da weiß ich nicht, Nico sagt immer, also Nico war der Meinung, der singt, der ist eigentlich der. Du weißt gar nicht, was für Texte. Doch, es wurde alles schon besprochen. Es ist sehr, ja. Sehr, wie soll man es denn sagen? Also, da muss man schon recht viel assoziieren und deuten, um da was zu verstehen. Also, es wird jetzt nicht auf dem Silber. Kryptisch. Ja, kryptisch. Also so Art Torbestaat-mäßig. Ja, genau. Es wird das jetzt nicht so eindeutig, was man da so hört. Nicht Emo Kids Blonde Shit. Nee, genau. Nico sagt, dass man da irgendwas, dass man die negative Dialektik dafür gelesen haben muss. Na? Puh, ob das jetzt ein Verkaufsargument ist. Nee, vor allem macht es keinen, wenn man dann das hört, dann denkt man sich, was soll der Scheiß? Hauptsache es knallt, oder? Es knallt. Ich habe ja auch, es gab damals diese Band Alpinist. Ja. Die hatten schreckliche Texte in meinen Ohren. Mhm. Aber alle fanden die gut. Und ich habe immer gesagt, die haben so scheiß Texte. Und dann war immer die Antwort. Schlecht fand ich die auch nicht. Echt? Mhm. Die Texte? Dich. Und dann hieß es immer, nee, aber die Musik ist doch geil. Ich lese nie Texte. Das war immer die Antwort von allen anderen. Und da habe ich gedacht, was? So war das. Ja, ist jetzt ein bisschen peinlich, dass ich den Text nicht kann. Aber ja, wie gesagt, du konntest es ja jetzt. Ich kann ihn so halb, aber... Ah, du weißt schon, welcher Track 3 jetzt ist, oder? Es ist ja auch, es geht ja auch um, es ist ja ein Stück weit moderne Kunst, ja? Man muss es ja. Sache, die Texte sind ja auch schon kryptisch, aber. Du kennst sie jetzt nicht. Du hast ja nur gehört, worum es, also dass es so ist und nicht, wie der Text genau ist. Ich glaube, es geht irgendwie auch darum, ich wäre bestimmt bei der nächsten Probe verprügelt, aber es geht schon auch darum, dass man irgendwie, dass irgendwelche Leute besoffen irgendwelche Scheiße von sich geben und das keine Sau hören will. Ja. Geht nicht nur um besoffen sein, auch nicht besoffen sein. Ich wollte gerade sagen, auch viele nicht besoffene Leute tun das ja. Die halt Scheiß erzählen, wenn es nicht hören will. Ja, ja. Naja, wie gesagt, ja, wir spielen bestimmt mal auch in eurer Stadt. Ich bin gespannt. Geil, oder? Naja. Naja, klar. Also besser als nichts. Ich finde dafür, vielleicht nochmal ganz kurz, um zum Technikteil überzugehen, aber wir haben das ja wirklich im Proberaum aufgenommen und dafür finde ich das, und live eingespielt, das hört man, da sind so ein paar Hänger drin natürlich, aber ansonsten... Das hört niemand, wow. Der nicht die Band spielt. Sonst hätten wir da 800 Euro bezahlt für 2 Tage im Studio oder sowas. Ja. Oder eine Woche. Jedenfalls 800 Euro, die wir eigentlich haben. Ja, cool. Also kann man schön auch selber machen. Dann wollte ich noch einen kleinen Schweden-Blog machen. Aufmerksam wurde ich auf die Band Vitro durch einen Facebook-Post, in dem ich mit dem Namen verlinkt war, von dem Schlagzeuger von Exrecht. Der meinte, auch Vitro aus Stockholm haben eine neue Platte, die bald rauskommt, nämlich Anfang Januar. Die ist jetzt, glaube ich, sogar offiziell zu erwerben bei Kink Records. Weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das kenne ich nicht. Deutsches Label. Okay. Mit einer, wenn man sich die Website anguckt, dann... Stimmt, das ist eben offen, ne? Die sieht halt schön aus wie Anfang der 90er irgendwie. Ja, na klar. Das ist bestimmt nicht Anfang, auch Anfang 2000 vielleicht. So ein hellblauer Hintergrund und dann so... Ja, wenn es geht, wenn es geht. Ja, wieso nicht, ne? No. Ich finde es ja gut, also, ich meine, ich kenne es nicht, aber wenn man... Geil, dieses blinkende GIF hier. Ja, das stimmt. So ein Goodnight, weit breit, Banner. Das ist schon alles da, was man braucht. Ja. Da gab es noch nicht mal Transparenz in den Grafiken, ne? Also, kenne ich auch gar nicht, das Label. Nix. Jedenfalls, diese Vitro ist ganz schön geil. Was soll man dazu sagen? Es ist ein bisschen... Ah, da sind die Texte auf Schwedisch, da können wir jetzt natürlich nichts zu sagen. Das Lied, was ich jetzt ausgesucht habe von der Platte, ist das, der Opener, das heißt Summer Skeet, und Google Translate hat gesagt, das heißt die gleiche Scheiße. Das ist auch einmal Mansplaining, nein, danke. Und den Rest kann ich nicht, weiß nicht, naja, egal. Hört euch doch mal an, ich finde es sehr gut, kann man kaufen. Und wenn die genug Leute nerven, dass sie auf Tour gehen sollen, dass sie auch nach Deutschland kommen sollen, dann würden die auch kommen, wurde mir gesagt. Ist bis jetzt aber noch nicht irgendwas geplant. Das sieht doch recht professionell aus, kann doch noch was werden. Gerade jetzt die Platte nach dem Demo. Auf jeden Fall. Demo ist auch super, das ist 2017 rausgekommen. Das ist auf dem aufsteigenden Ast, da kann man doch noch was von erwarten. Genau. Achso. Naja, und dann danach vielleicht bloß noch, ich habe mal geguckt, ob wir das nicht schon mal gespielt haben, aber haben wir gar nicht, Lickers, das ist die noch so ein Projekt von den Exrash-Leuten gewesen, die haben auch letzten Sommer, ich glaube September oder August, haben die auch in Deutschland gespielt und da auch in Leipzig. Das war sehr schön, da waren recht wenig Leute da, weil die eben auch nur ein Demo rausgehauen haben. Aber geil. Ja, hart ist das Punkerleben. Skulle vi kunna klara oss utan dem? Hur skulle vi kunna klara oss? We'll be right back. Vitro, Summer Skeet und Lickers I'm a Punk. I'm a Punk. Hm. Das muss man sich auch manchmal sagen, dass man das ist. Weil ich sehe nicht so aus. Ich war ja letztens auf einem Konzert, das da sahen alle aus wie Punks. Das war sehr interessant. Im AZ Conny, Blutpogo. Ach so, ja, das ist Wahnsinn. Habe ich das letzte Mal erzählt schon? Wahrscheinlich. Ja. Blutpogo im AZ Conny hört man nicht oft. Ja. Ich habe es schon mal gehört von dir. Ja. Und der eine 16-jährige Punker, der schon kurz vorm Abnibbeln war, dem wurde auch wieder angeraten, sein T-Shirt wieder anzuziehen. Das ist das sind für mich echt Welten aufeinander getroffen. War sehr schön. Und die Band Call the Cops hat mich sehr beeindruckt. Also wenn ich es live jetzt hier schon mal erzählt habe, dann sorry. Das waren die aus Italien, wa? Aus Italien, ja. Bogota. Ja. Sehr gut. Haben Minor Threat gecovert. Das hast du schon mal erzählt. Ja, gut, dann sind wir ja. Wo du gerade Blutpogo sagst, ich ab und zu spiele ich mit in so einer Deutschpunk-Coverband, die heißt Stich den Bullen ab. Und wir spielen am Samstag, also heute ist ja Aufnahmedatum ist der 24.01. Das ist ein Donnerstag. Quasi am 6. Am 27. Nee, Samstag ist dann. 26. Oh, Jesus. Ist ja Wurst. Jedenfalls am Samstag spielen wir im AZ Dorftrottel in Waldkirchen. Okay, wo liegt das ungefähr? Das ist bei Zschopau. Okay, wo liegt das ungefähr? Ich habe sächsische Geografie ist nicht meine Stärke. Es ist halt so ein Bumsnest, aber es sind seit Jahren sind dort halt so Deutschbank-Konzerte und auch andere Sachen. Also ja, Drucks haben wir da schon mal gespielt, ein schlechtes Konzert. Das ist beeindruckend. Da sind halt so richtig viele, also Dorfpunks halt. Ja, ne. Es ist ein bisschen ruppigerer Umgang. Ja, na klar. Jedenfalls. Da ist die negative Dialektik noch nicht nicht so weit vorgedrungen. Ne? Das ist, da hat der Muli halt Geburtstag. Na geil. Kenn ich nicht. Ne? Da ist noch nicht ganz raus, ob der Muli zu seiner eigenen Geburtstagsfeier kommt, weil der hat nämlich neulich im Moped Mike das Nasenbein gebrochen. Das ist wohl nicht so. Ach so, aber so, Freigang hat. War nicht so gut an den anderen. Also macht es ein bisschen komisch, jetzt noch zu spielen. Aber naja, gut. Ich finde es immer ganz schön. Und hey, das sind die besten Stories, ey. Man müsste nur sowas machen. Ey. Und der Carly spielt ja auch mit seiner geilen Deutschbank-Band. Ich muss immer Namen vergessen. Dr. Ulrich Undeutsch. Da freue ich mich ja drauf. Also wer Lust und Zeit hat, bis nach das noch hört. Bei Zschopau. Genau. Fährt man eine Stunde mit dem Auto? Ich glaube, ich habe auch aufgehört mit den Ankündigungen, weil das machen ja andere Seiten besser. Das stimmt. Dass man Sachsenpunk nicht geil. Also das ist immer aktuell, aber es ist ein bisschen anstrengend, das durchzuschauen. Ne? Ich glaube, bei Sachsenpunk steht es aber gar nicht, weil das so geheim ist. Echt krass. Weil es ja Mulis Geburtstag war. Ich gehe morgen vielleicht hier mit Udo zu UK Subs. Nee, wir gehen eigentlich zu Es war Mord, aber die spielen halt auch vor UK Subs, vermute ich. Bin ich gespannt, ob wir da noch ein Ticket kriegen. Ja, Es war Mord. Der eine von denen, der fand Drucks ganz gut. Wurde mir so vorgestellt. Der war auch ganz nett. Das ist mir bei dem AZ, bei dem Call the Cops Konzert, das waren halt so richtig dreckige Punker mit richtigen Iros und nicht so diese schönen Punks aus so Schemo. Weißt du, was ich meine? Wenn die das hören. Ich weiß, das tut mir auch leid, aber naja. Richtige Punks. Nee, nicht richtig, also ich will nicht richtig und falsch sagen, aber also räudiger irgendwie waren die. Das hat mir besser gefallen als dieses 77er Glam-mäßige, wir stecken uns das Halstuch hier hinten in die Po-Tasche und dann hängt das so lässig raus, als ob das zufällig dort hängt. Was es ja nicht tut, weil es ist der übelste Aufwand. Und die Frisuren und die Farben und das ist so viel Arbeit, da kannst du einen Frack anziehen. Ich weiß nicht. Einfach Haare abrasieren und Kapu an. Fertig. Minor Threat, sag ich, wie es ist. Okay. Ich glaube, wir sind durch. Wir wollen uns schon verabschieden. Mit einem letzten Lied. Ja, dein letztes Lied, ja. Von, oder? Ja. Ja, gut, okay. Warthog. Okay. Aus New York City. Corroded. Das hat auch schon jeder gehört wahrscheinlich. Aber die 7 Inch, das ist die neue. Das war für mich ein ganz schöner Crower. Also ich ein was? Ein Crower. Das hat gebraucht, bis es für mich so sehr, sehr hörenswert wurde. Und ich habe jetzt. Wie macht man das denn eigentlich, dass man sowas dann. Wie macht man das denn, wenn das so lange hört? Weil ich habe immer so viel Neues, dass wenn ich irgendwas nicht so gut finde und dann nicht wieder drauf zurückkomme, dann fällt es durchs Raster. Das war ein Zufall, glaube ich. Okay. Und dann beim zweiten, dritten Mal hören, nach einer längeren Zeit, dachte ich so, das ist eigentlich schon ganz schön gut. Wieso habe ich es denn nicht gleich gut gefunden? Okay. Und die ganze 7 Inch ist ganz geil, aber Schönsten ist schon der erste Song. Ja. New York Hardcore. Na, ja, nee. So. Naja, wir hören es ja gleich, ist ja egal. Ist kein ist Sick of It All, ne? Das war was anderes. ja, schön. Dann bis zum nächsten Mal. Oi. Tschüss.